Waffenlos bin ich, dem wunden Gast wird dein Gatte nicht wehren. Die Wunden weisen mir schnell. Gering sind sie, der Rede nicht fehlt, noch fügen des Leibes Lieder sich fest, werden halb so stark wie mein Arm, Schild und Speer mir gehalten, immer floh ich den Feind. Doch zerstellte mir Speer und Schild, meine Beute hetzte mich müd, ihr Winterbrunst brach meinen Leib, noch schneller als ich der Beute schwand die Müdigkeit mir, sank auf die Lieder mir Nacht. Thank you. Schrecken labtest du. Unheil wende der Wunsch von dir. Gerastet hab ich und süß geruht.